Die Donau mit silbernen Armen umschlingt das letzte Stückel vom träumenden Wind. Wo die Einsamkeit winkt, wo die Nachtigall singt und das Heimchen noch nistet im Grün. Dort lacht das Glück aus tausend Zweigen, dort ist der Blütenduft zu eigen. Am stillen Waldrand, wo ich den Liebsten fand. Und in der Lobau, wenn ich das Platzl nur wüsste. Und in der Lobau, da wurde ich heimlich geküsst. Und der Himmel war so blau, ich war die glückseligste Frau auf dem wunderlieben Platzl in der Lobau. Doch es kam dann ein Tag und ich ging durch den Hauch, so wie einst, als die Welt noch so schön. Hörte nicht aus den Zweigen der Nachtigall Schlag, kommt die Blümlein am Weg nimmer sehen. In meinem Herzen brannt ein Sehnen, aus meinen Augen fielen Tränen. Am stillen Waldrand, wo einst mein Liebster stand. Ja, wenn ich Platz nur wüsste. Und in der Lobau mag er so gern küssen. Und der Himmel war so blau, ich war die glückseligste Frau auf dem wunderlieben Platz in der Lobau.